Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Alle wissen das. Und während die Wirtschaft wächst, überall gebaut wird und Leute mit mittleren Einkommen sich Immobilien kaufen, steigt der Anteil der Kinder, die in Armut leben, immer weiter. Im Familienreport 2017, verfasst von der SPD-Ministerin Katharina Barley, steht das auch genauso drin. Außerdem stellt der Report fest, dass es nicht gut für Kinder sei, in Armut zu leben. Dass sie unter der Situation in ihrer Familie leiden, physisch und psychisch. Die Lösung, die der Report dafür vorschlägt? Durch die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung können die negativen Effekte von ökonomischen Belastungssituationen verringert oder ganz vermieden werden. Auch die Lebenszufriedenheit der Mütter sowie gemeinsame Aktivitäten zwischen Eltern und Kindern, zum Beispiel Vorlesen, können negative Effekte abschwächen. Die Kinder sollen also so wenig Zeit wie möglich mit ihren Eltern verbringen, weil es den Eltern so schlecht geht. Und wenn doch, dann sollen die Eltern mit ihnen etwas machen. Das bildet und fast nichts kostet, zum Beispiel Vorlesen. Es fällt mir äußerst schwer, andere Adjektive für diese Haltung zu finden als naiv und überheblich.